Aldous Huxley, Schöne neue Welt. Erstes Kapitel. Ein grauer, gedrungener Bau, nur 34 Stockwerke hoch. Über dem Haupteingang die Worte Brut- und Normzentrale Berlin-Dahlem. Darunter, auf einer Tafel, der Wahlspruch des Weltstaats. Gemeinschaftlichkeit, Einheitlichkeit, Beständigkeit. Der riesige Saal zu ebener Erde ging nach Norden. Durch die Fenster drang spärlich Licht, kalt und hart, trotz des Sommers jenseits der Scheiben und der tropischen Hitze in dem Raum selbst, und suchte gierig irgendeine drapierte Gliederpuppe, den blassen Umriss eines fröstelnden Modells, fand aber nur das Glas und Nickel und frostig glänzende Porzellan eines Laboratoriums. Kälte stieß auf Kälte. Die Arbeiter trugen weiße Kittel, ihre Hände steckten in blassen, leichenfarbenen Gummihandschuhen. Das Licht war kalt, tot, gespenstisch. Nur von den gelben Tuben der Mikroskope lieh es sich eine gewisse lebendige Fülle und lag wie Butter auf den blanken Zylindern, ein satter Streif nach dem anderen, die endlose Reihe der Arbeitstische entlang. »Und dies«, sagte der Direktor, die Tür öffnend, »ist der Befruchtungsraum.« 300 Befruchter standen über ihre Instrumente gebeugt, als der Brut- und Normdirektor den Saal betrat. Kaum ein Atemzug unterbrach die Stille, kaum ein gedankenverlorenes vor sich hinsummen oder pfeifen störte die allgemeine angespannte Vertieftheit. Eine soeben eingetroffene Gruppe sehr junger, sehr rosiger und sehr unerfahrener Studenten folgte aufgeregt und ein bisschen beklommen dem Direktor auf den Fersen. Jeder hielt ein Merkheft in der Hand, in das er, so oft der große Mann den Mund auftat, krampfhaft kritzelte. Aus erster Quelle, eine besondere Gunst. Der Brut- und Normdirektor von Berlin legte Wert darauf, seine neuen Studenten höchstpersönlich durch die einzelnen Abteilungen zu führen. »Nur damit sie eine Vorstellung vom Ganzen bekommen«, erklärte er in solchen Fällen. Irgendeine Vorstellung mussten sie schließlich haben, wenn sie ihre Arbeit mit Verstand verrichten sollten. Andererseits aber auch keine zu genaue Vorstellung, wenn sie brauchbare und zufriedene Mitglieder der Gesellschaft werden sollten. Die kleinen Einzelheiten sind es bekanntlich, die tüchtig und glücklich machen. Gesamtüberblicke sind für den Geist nur von Übel. Nicht Philosophen, sondern Hobbybastler und Briefmarkensammler bilden das Rückgrat der Menschheit. Morgen, setzte der Brut- und Normdirektor gewöhnlich hinzu und lächelte mit einem nicht ganz geheuren Wohlwollen, beginnt für Sie der Ernst der Arbeit. Für Gesamtüberblicke werden Sie dann keine Zeit mehr haben. Inzwischen war es eine besondere Gunst, aus erster Quelle ins Merkheftchen. Die Jungen kritzelten wie besessen. Hochgewachsen und mager, aber stramm, schritt der Direktor allen voran in den Saal. Er hatte ein langes Kinn und große, ziemlich vorstehende Zähne, gerade noch von den vollen, üppig geschwungenen Lippen bedeckt, wenn er schwieg. Alt, jung, 30, 50, 55. Schwer zu sagen. Übrigens ergab sich die Frage gar nicht, denn in diesem Jahr der Beständigkeit, 632 nach fort, fiel es niemandem ein, sie zu stellen. »Ich werde beim Anfang beginnen«, sagte der Brut- und Normdirektor, und die ganz Gewissenhaften unter den Studenten vermerkten seine Absicht in ihren Heftchen, beim Anfang beginnen. »Das hier sind die Brutöfen«, sagte er mit einer schwungvollen Handbewegung. Er öffnete eine abgedichtete Tür und zeigte ihnen die vielen Gestelle voll bezifferter Reagenzgläser. »Der wöchentliche Eingang von Ovarien, ständig bei Körpertemperatur gehalten. Die männlichen Gameten«, hier öffnete er eine andere Tür, »müssen dagegen bei 35 statt bei 37 Grad gehalten werden. Normale Körpertemperatur macht unfruchtbar. Böcke in Barchent zeugen keine Zicklein.« An die Brutöfen gelehnt, gab er den wild über die Seiten hastenden Bleistiften eine kurze Beschreibung des modernen Befruchtungsvorgangs sprach selbstverständlich zuerst von dem operativen Eingriff, eine freiwillig zum Gemeinwohl auf sich genommene Operation, die überdies noch mit einer Prämie in Höhe von 6 Monatsgehältern verbunden ist, beschrieb hierauf das Verfahren, mit dem der entnommene Eierstock am Leben und funktionstüchtig gehalten wurde, ging dann auf die Frage der optimalen Temperatur, des Salzgehalts und der Viskosität über, erwähnte die Nährlösung, in der die abgetrennten und ausgereiften Eier aufbewahrt wurden, führte seine Schützlinge an die Arbeitstische und zeigte ihnen, wie diese Lösung aus den Reagenzgläsern abgezogen und tropfenweise auf die vorgewärmten Objektträger der Mikroskope geträufelt wurde, wie die in ihr enthaltenen Eier auf Fehlentwicklungen untersucht, gezählt und in einen porösen Behälter gelegt wurden und, hier ließ er sie bei der Prozedur zusehen, wie man diesen Behälter in eine warme Brühe voll freischwimmender Spermatozoen tauchte, Mindestgehalt 100.000 pro Kubikzentimeter, betonte er, und wie nach 10 Minuten der Behälter aus der Flüssigkeit gehoben und sein Inhalt neuerlich untersucht wurde. Waren einige Eier unbefruchtet geblieben, wurde er noch ein zweites Mal und, wenn nötig, noch ein drittes und viertes Mal eingetaucht. Dann kamen die befruchteten Eier zurück in die Brutöfen, wo die Alphas und Betas bis zur endgültigen Abfüllung in die Flaschen blieben. Während die Gammas, Deltas und Epsilons schon nach 36 Stunden herausgenommen und dem Bokanowski-Verfahren unterzogen wurden. Bokanowski-Verfahren, wiederholte der Direktor und die Studenten unterstrichen das Wort in ihren Heftchen. Ein Ei, ein Embryo, ein erwachsener Mensch, das Natürliche. Ein bokanowskisiertes Ei dagegen knosp und sprost und teilt sich. 8 bis 690 Knospen und jede Knospe entwickelt sich zu einem voll ausgebildeten Embryo, jeder Embryo zu einem voll entwickelten Menschen. 96 Menschenleben entstehen zu lassen, wo früher nur eines entstand. Fortschritt. Das Bokanowski-Verfahren, schloss der Brut- und Normdirektor, besteht im Wesentlichen aus einer Reihe von Unterbrechungen des Entwicklungsverlaufs. Wir hemmen das normale Wachstum und, so paradox es klingt, das Ei reagiert darauf mit Knospung. Reagiert mit Knospung. Die Bleistifte waren geschäftig am Werk. Der Direktor wies auf ein sehr langsam laufendes Band, auf dem soeben ein Gestell voller Reagenzgläser in einen großen Metallkasten befördert wurde. Ein anderes Gestell verließ ihn im selben Moment. Der Mechanismus surrte leise. 8 Minuten dauerte es, bis die Röhrchen den Kasten durchlaufen hatten, erklärte der Direktor. 8 Minuten starker Röntgenbestrahlung waren nahezu das Äußerste, was ein Ei aushalten konnte. Einige gingen zugrunde. Die am wenigsten empfänglichen teilten sich in 2. Die meisten trieben 4 Knospen, manche 8. Alle wurden in die Brutöfen zurückgebracht, wo sich die Knospen zu entwickeln begannen. Dann, nach 2 Tagen, wurden sie plötzlicher Kälte ausgesetzt und so im Wachstum angehalten. Nun trieben die Knospen ihrerseits 2, 4 oder 8 Knospen. Wenn es soweit war, erhielten sie eine fast tödliche Menge Alkohol zugesetzt, bildeten daraufhin abermals Knospen und dann, wenn die Knospe aus der Knospe der Knospe entsprungen war, ließ man sie sich in Ruhe weiterentwickeln, da eine weitere Unterbrechung meist verhängnisvoll wirkte. Zu diesem Zeitpunkt wurden aus dem ursprünglichen Ei bereits 8 bis 96 Embryos. Gewiss ein gewaltiger Fortschritt gegenüber der Natur. Völlig identische Geschwister, aber nicht lumpige Zwillinge oder Drillinge wie in den alten Zeiten des Lebendgebärens, als sich ein Ei manchmal zufällig teilte, sondern Dutzendlinge, viele Dutzendlinge auf einmal. Dutzendlinge, wiederholte der Direktor mit weit ausholender Armbewegung, als verteilte er Almosen. »Viele Dutzendlinge!« Ein Student war töricht genug, zu fragen, wo da der Vorteil liege. »Aber lieber Freund«, der Direktor drehte sich mit einem Ruck zu ihm um, »begreifen Sie nicht? Ja, begreifen Sie denn das nicht? Er hob den Zeigefinger mit feierlicher Miene. »Das Bokanowski-Verfahren ist eine der Hauptstützen für eine stabile Gesellschaft.« »Eine der Hauptstützen für eine stabile Gesellschaft.« Menschen einer einzigen Prägung in einheitlichen Gruppen, ein einziges bokanowskisiertes Ei lieferte die Belegschaft für eine kleine Fabrik. 96 völlig identische Geschwister bedienen 96 völlig identische Maschinen. Seine Stimme bebte fast vor Begeisterung. Da weiß man doch wirklich, woran man ist. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte. Er zitierte den Leitspruch des Erdballs. Gemeinschaftlichkeit, Einheitlichkeit, Beständigkeit. Goldene Worte. Wenn sich das Bokanowski-Verfahren unbegrenzt fortführen ließe, wäre das ganze Problem gelöst. Gelöst durch gleiche Gammas, identische Deltas, einheitliche Epsilons, Millionlinge, Massenproduktion, endlich auch in der Biologie. Aber leider, der Direktor schüttelte den Kopf, können wir nicht unbegrenzt bokanowskisieren. 96 schien das Äußerste zu sein, 72 ein gutes Durchschnittsergebnis. Mit ein und demselben Ovar und dem Samen eines einzigen Mannes möglichst viele Gruppen identischer Geschwister zu erzeugen, war die Bestleistung, leider nur eine zweitbeste. Und sogar die zu erreichen war schwierig. Denn die Natur braucht 30 Jahre, um 200 Eier zu voller Reife zu bringen. Aber unsere Aufgabe ist es, die Bevölkerung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu stabilisieren, hier und jetzt. 25 Jahre lang Zwillinge herauströpfeln lassen, welchen Zweck hätte das? Offenbar gar keinen. Aber zum Glück hatte die Lehmann-Methode den Reifungsprozess ungeheuer beschleunigt. Jetzt konnte man wenigstens mit 150 reifen Eiern binnen zweier Jahre sicher rechnen. Befruchtung und Bokanowskisierung, mit anderen Worten Multiplikation mit 72. Und man erhielt in 150 Schüben einheitlicher Geschwister durchschnittlich fast 11.000 menschliche Wesen, deren größter Altersunterschied 2 Jahre nicht überstieg. In Ausnahmefällen können wir aus einem einzigen Ovar mehr als 15.000 Dutzendlinge erzielen. Er winkte einem blonden, rotbäckigen jungen Mann herbei, der gerade vorüberging. »Herr Peppler«, der rotbäckige junge Mann trat zu der Gruppe, »können Sie uns das beste Ergebnis von einem einzigen Ovar sagen?« 16.012 in unserer Zentrale«, antwortete Peppler prompt. Er sprach sehr rasch, hatte lebhafte blaue Augen und fand offenkundig Vergnügen am Herunterrasseln von Zahlen. 16.012 in 189 einheitlichen Gruppen. Natürlich gab es noch viel schönere Erfolge in einigen tropischen Zentralen, fuhr er hastig fort. Singapur hat oft über 16.500 erzielt und Mombasa hat tatsächlich die 17.000er-Grenze überschritten. Aber schließlich sind die gegenüber uns gewaltig im Vorteil. Sie sollten sehen, wie ein Neger-Ovar auf Hirnlappenextrakt reagiert. Unglaublich, wenn man an europäisches Material gewöhnt ist. Und doch, setzte er auflachend hinzu, und Kampflust leuchtete aus seinen Augen und das Kinn war herausfordernd gehoben, und doch beabsichtigen wir, sie zu schlagen, wenn es geht. Ich arbeite gegenwärtig an einem wundervollen Delta-Minus-Ovar. Erst 18 Monate alt, schon 12.700 Kinder fertig, teils entkorkt, teils im Embryonalzustand und funktioniert noch immer hervorragend. Wir werden sie noch schlagen. »So ist's recht«, rief der Direktor und klopfte Peppler auf die Schulter. »Kommen Sie mit uns und lassen Sie diese jungen Leute von ihrem Fachwissen profitieren.« Peppler lächelte bescheiden. »Gern.« Sie setzten den Rundgang fort. Im Füllsaal herrschte harmonische, wohlgeordnete Betriebsamkeit. Frische Lappen aus dem Bauchfell einer Sau, auf entsprechende Größe fertig zugeschnitten, kamen in kleinen Expressaufzügen aus dem Organmagazin im Tiefgeschoss herauf. Pfff, klick, die Aufzugtüren flogen auf, der Flaschenauskleider brauchte nur die Hand auszustrecken, den Lappen zu ergreifen, einzupassen und glatt zu streichen. Und noch bevor die so ausgekleidete Flasche auf dem Fließband außer Reichweite gewandert war, kam, pfff, klick, ein neuer Bauchfelllappen aus der Tiefe emporgesaust um in die nächste Flasche der langsamen, endlosen Prozession auf dem Fließband eingefügt zu werden. Den Auskleidern zunächst standen die Einbetter. Die Prozession zog an ihnen vorüber. Die Eier wurden, eines nach dem anderen, aus den Reagenzgläsern in die größeren Behälter getan. Ein geschickter Schnitt ins Schweinsperitoneum, die Morula wurde an die richtige Stelle gedrückt, Salzlösung darüber gegossen, und schon wanderte die Flasche weiter, um etikettiert zu werden. Abstammung, Zeitpunkt der Befruchtung, Zugehörigkeit zu einer Bukanowski-Gruppe. Diese Einzelheiten wurden von den Reagenzgläsern auf die Flaschen übertragen. Nicht länger anonym, sondern benannt und identifiziert, wanderte die Flaschenprozession langsam weiter durch eine Wandöffnung in die Abteilung für soziale Bestimmung. 88 Kubikmeter Karteikarten, erklärte Peppler mit Hochgenuss, als sie den Raum betraten. Sämtliche notwendigen Angaben enthaltend, ergänzte der Direktor. Jeden Morgen auf den letzten Stand gebracht und jeden Nachmittag in Tabellen zusammengefasst, anhand deren die Berechnungen angestellt werden. So und so viele Menschenwesen von der und der Sorte, lagernd in den und den Mengen, jederzeit die gewünschte Zahl von Entkorkungen. Unvorhergesehener Mehrverbrauch sofort gedeckt. Ja, sofort, wiederholte Peppler. Sie ahnen gar nicht, wie viele Überstunden ich nach dem letzten Erdbeben in Japan machen musste. Gutmütig, lachend schüttelte er den Kopf. Die Prädestinatoren übergeben ihre Zahlen den Befruchtern, die ihnen die gewünschte Anzahl Embryos schicken, worauf die Flaschen hierher kommen, um im Einzelnen prädestiniert zu werden. Von hier aus gelangen sie ins Embryonendepot, wohin wir uns nun begeben. Peppler öffnete eine Tür und ging über eine Treppe voran ins Tiefgeschoss hinunter. Die Hitze war auch hier tropisch. Die Dämmerung nahm zu, je tiefer sie stiegen. Zwei Türen und ein Korridor, der um zwei Ecken führte, schützten den Keller vor jedem Einsickern des Tageslichts. »Embryos sind wie noch nicht entwickelte Filme«, sagte Peppler scherzend, während er die zweite Tür aufstieß. »Sie vertragen nur rotes Licht.« Das schwüle Dunkel, in das die Studenten ihm folgten, war sichtbar und purpurn wie das Dunkel hinter geschlossenen Lidern an einem Sommernachmittag. Die bauchigen Wandungen endlos sich hinziehender Flaschenreihen über Flaschenreihen funkelten wie unzählige Rubine. Und zwischen diesen Rubinen bewegten sich dunkelrote männliche und weibliche Schatten mit purpurnen Augen und allen Symptomen von Lupus. Ein leises Surren und Rattern von Maschinen durchzitterte die Luft. »Nennen Sie ihn doch ein paar Zahlen, Herr Peppler«, sagte der Direktor des Sprechens müde. Peppler ergriff freudig die Gelegenheit. 220 Meter lang, 213 hoch«, erwies in die Höhe. Gleich trinkenden Hühnern hoben die Studenten die Augen zur Decke. »Drei Etagen mit Regalen, Parterre, erste Galerie, zweite Galerie.« Das stählerne Spinngewebe der Galerien verlor sich nach allen Richtungen ins Dunkel. In der Nähe luden drei rote Schemen bauchige Flaschen von einer Rolltreppe ab, die aus dem Bestimmungssaal kam. Jede einlaufende Flasche konnte auf eines der 15 Regale im Parterre gestellt werden. Jedes Regal bewegte sich, was man allerdings kaum wahrnehmen konnte, auf einem Förderband mit 33 1/3 Zentimeter Stundengeschwindigkeit. 267 Tage lang 8 Meter täglich, 2136 Meter insgesamt. Ein ganzer Umlauf hier im Parterre, einer auf der ersten Galerie, ein halber auf der zweiten, und am 267. Morgen erblickten sie das Licht des Entkorkungszimmers, traten ins sogenannte selbstständige Dasein. »Aber in der Zwischenzeit«, sagte Peppler abschließend, »verstehen wir allerlei mit Ihnen anzustellen.« »Oh, allerlei«, er lachte wissend und triumphierend. »So ist's recht«, bemerkte der Direktor nochmals, »machen wir mal die Runde und erklären Sie Ihnen alles, Herr Peppler.« Pflichtschuldig erklärte Peppler Ihnen alles. Er erzählte Ihnen vom Wachstum des Embryos auf seiner Bauchfellunterlage, ließ alle das kräftige Blutsurrogat kosten, mit dem der Embryo ernährt wurde, erklärte, warum er mit Plazentin und Thyroxin angeregt werden musste, Er erwähnte den Corpus Luteum-Extrakt, zeigte ihnen die Düsen, durch die er alle 12 Meter zwischen 0 und 2040 automatisch in die Flaschen eingespritzt wurde, sprach von den allmählich erhöhten Mengen Hypophysenhormons, die man den Embryos während der letzten 96 Meter ihres Umlaufs zuführte. Er beschrieb den künstlichen maternalen Blutkreislauf, an den bei Meter 112 jede Flasche angeschlossen wurde. Er zeigte ihnen den Blutsurrogatbehälter und die Zentrifugalpumpe, die die Flüssigkeit über der Plazenta in Bewegung hielt und sie durch die synthetische Lunge und den Filter für die Abbaustoffe trieb. Er erwähnte die lästige Neigung des Embryos zu Blutarmut und verwies auf die großen Mengen Schweinemagenextrakt und fötaler Fohlenleber, mit denen er daher versorgt werden musste. Er führte ihnen den einfachen Mechanismus vor, mit dem bei jedem 6. oder 7. Meter alle Embryos gleichzeitig geschüttelt wurden, damit sie sich an Bewegung gewöhnten. Er wies auf die ernste Bedeutung des sogenannten Entkorkungstraumas hin und zählte die Vorsichtsmaßnahmen auf, die getroffen wurden. Ein entsprechendes Training des Embryos in der Flasche, um den gefahrbringenden Schock auf ein Mindestmaß zu beschränken. Er erklärte ihnen, wie das Geschlecht des Embryos in der Nähe von Meter 200 geprüft und die Flasche bezeichnet wurde, ein T für männliche, ein Kreis für weibliche und für solche, die empfängnisfrei werden sollten, ein Fragezeichen, schwarz auf weißem Grund. Denn natürlich, sagte Pepler, ist Fruchtbarkeit in der überwiegenden Zahl aller Fälle nur lästig. Ein fruchtbares Ovar von 1200, das würde für unsere Zwecke wirklich vollauf genügen, aber wir wollen eben reiche Auswahl zur Verfügung haben und selbstverständlich braucht man sicherheitshalber immer großen Spielraum. Daher lassen wir 30% der weiblichen Embryos sich normal entwickeln. Die anderen erhalten während des weiteren Umlaufs alle 24 Meter eine Dosis männlichen Sexualhormons. Ergebnis: Sie werden in unfruchtbarem Zustand entkorkt, sind völlig normal gebaut, haben nur, wie er zugeben musste, eine ganz, ganz schwache Neigung zu Bartwuchs, sind aber empfängnisfrei. Garantiert empfängnisfrei. Und damit gelangen wir endlich aus dem Bereich bloßer sklavischer Nachahmung der Natur auf das viel interessantere Gebiet menschlicher Erfindung. Er rieb sich die Hände. Es war ja klar, dass man sich nicht damit begnügte, Leibesfrüchte einfach ausreifen zu lassen. Das konnte jede Kuh. Wir prädestinieren und normen auch. Wenn wir unsere Kleinlinge entkorken, haben sie bereits ihren festen Platz in der Gesellschaft als Alphas oder Epsilons, als künftige Kanalreiniger oder künftige, er hatte künftige Weltaufsichtsräte sagen wollen, verbesserte sich aber und sagte, künftige Brutdirektoren. Der Brut- und Normdirektor quittierte das Kompliment mit einem Lächeln. Sie kamen an Meter 320 von Regal 11 vorüber. Ein junger Beta-Mechaniker arbeitete mit Schraubenzieher und Schlüssel an der Blutsurrogatpumpe einer Flasche. Das Summen des Elektromotors wurde um Bruchteile eines Tons tiefer, als er die Muttern lockerte. Tiefer, tiefer. Ein letzter Ruck, ein Blick auf den Drehzahlmesser und er war fertig. Er ging 2 Schritte weiter, die Reihe entlang, und begann die gleiche Arbeit an der nächsten Pumpe. »Verringerung der Umdrehungsgeschwindigkeit«, erklärte Pepler. »Das Blutsurrogat zirkuliert langsamer und fließt daher in längeren Abständen durch die Lunge, führt also dem Embryo weniger Sauerstoff zu. Es geht nichts über Sauerstoffverknappung, wenn man einen Embryo unter dem Durchschnitt halten will.« Wieder rieb er sich die Hände. »Ja, warum wollen Sie denn den Embryo unterdurchschnittlich halten?«, fragte ein Student naiv. »Schafskopf«, der Direktor brach sein langes Schweigen, »ist Ihnen denn noch nie aufgefallen, dass ein Epsilon-Embryo auch eine Epsilon-Umwelt nicht nur eine Epsilon-Erbmasse haben muss?« Offenbar war es dem Jungen noch nie aufgefallen. Er schämte sich. »Je niedriger die Kaste«, sagte Pepler, »desto weniger Sauerstoff.« Das erste davon betroffene Organ war das Gehirn. Dann kam das Knochengerüst dran. Verringerte man die normale Sauerstoffzufuhr um 30%, erhielt man Zwerge, verringerte man sie weiter, augenlose Ungeheuer, die völlig nutzlos sind, schloss Pepler. Dagegen Seine Stimme wurde vertraulich und eifrig. Wenn es gelänge, ein Verfahren zur Verkürzung der Wachstumsperiode zu entwickeln, welch ein Triumph, welch ein Segen für die Gesellschaft. Denken Sie an das Pferd. Sie dachten daran. Ausgewachsen mit 6 Jahren, der Elefant mit 10, der Mensch jedoch mit 13 noch nicht einmal geschlechtsreif, erst mit 20 wirklich ausgewachsen. Daher natürlich als Frucht solch langsamer Entwicklung die menschliche Intelligenz. Aber Epsilons, bemerkte Pepler sehr zu Recht, brauchen keine Intelligenz. Brauchten keine und bekamen auch keine. Der Verstand eines Epsilons war wohl mit 10 Jahren reif, der Körper aber erst mit 18 arbeitsfähig. Lange überflüssige, vergeudete Jahre des Heranwachsens. Wenn man die körperliche Entwicklung beschleunigen könnte, bis sie der Wachstumsgeschwindigkeit einer Kuh entsprach, wie kolossal die Ersparnis für die Allgemeinheit. Kolossal, murmelten die Studenten, Peplers Begeisterung war ansteckend. Er wurde wieder sachlich, sprach von der abnormen endokrinen Koordination, infolge deren die Menschen so langsam wuchsen, und schrieb dies einem Mutieren der Keimzellen zu. Konnte man den Folgen dieser germinalen Mutation entgegenwirken? Konnte man den Epsilon-Embryo durch ein geeignetes Verfahren so zurückentwickeln, dass seine Wachstumsgeschwindigkeit der eines Hundes oder einer Kuh entsprach? Das war die Frage. Nur die Lösung fehlte noch. Pilkington in Mombasa hatte Menschen erzeugt, die mit 4 Jahren geschlechtsreif und mit 6,5 voll erwachsen waren. Ein Triumph der Wissenschaft. Aber für die Gesellschaft wertlos. 6 Jahre alte Erwachsene waren sogar für die Obliegenheiten eines Epsilons zu dumm. Bei diesem Verfahren erhielt man immer alles oder nichts. Entweder änderte sich gar nichts oder es änderte sich alles. So versuchte man noch immer, den idealen Kompromiss zwischen 20- und 6-jährigen Erwachsenen zu erzielen, bisher ohne Erfolg. Seufzend schüttelte Pepler den Kopf. Der Rundgang durch die purpurne Dämmerung führte sie in die Nähe von Meter 170 des Regals 9. Von hier an war Regal 9 verschalt. Die Flaschen legten den Rest der Reise in eine Art Tunnel zurück, der hier und da von 2 bis 3 Meter breiten Öffnungen unterbrochen war. Wärmegewöhnung, erklärte Pepler. Hitzetunnel wechselten mit Kältetunneln ab. Kälte war gekoppelt mit Unbehagen, das durch starke Röntgenstrahlen verursacht wurde. Wenn die Embryos entkorkt wurden, war ihnen das Grauen vor Kälte bereits eingefleischt. Sie waren prädestiniert, in die Tropen auszuwandern, Bergarbeiter, Acetat, Seidenspinner oder Stahlarbeiter zu werden. Später wurde ihr Verstand dazu gezwungen, dem Instinkt ihres Körpers zu folgen. »Wir normen sie darauf, dass es ihnen bei Hitze gut geht«, schloss Pepler. »Die Kollegen im Stockwerk über uns bringen ihnen die Liebe zu ihr bei.« »Und darin«, warf der Direktor salbungsvoll ein, »liegt das Geheimnis von Glück und Tugend. Tue gern, was du tun musst. Unser ganzes Normungsverfahren verfolgt dieses Ziel, die Menschen lehren, ihre unumstößliche soziale Bestimmung zu lieben.« An einer Lücke zwischen 2 Tunneln stand eine Pflegerin und stach behutsam mit einer langen, dünnen Spritze in den gallertartigen Inhalt einer vorbeiziehenden Flasche. Die Studenten und ihre beiden Führer blieben ein paar Augenblicke stumm und beobachtend stehen. »Nun, Lenina«, sagte Pepler, als sie endlich die Spritze herauszog und sich aufrichtete. Das Mädchen fuhr herum. Trotz Lupus und purpurnen Augen war sie auffallend hübsch. »Henry«, ein Lächeln blinkte rot auf, eine Reihe Korallenzähne. »Entzückend, ganz entzückend«, murmelte der Direktor, gab ihr 2, 3 Klapse und erhielt ein etwas unterwürfiges Lächeln. »Was verabreichen Sie denn da?«, fragte Pepler, bemüht, einen möglichst sachlichen Ton anzuschlagen. »Ach, gegen Typhus und Schlafkrankheit, wie gewöhnlich. Künftige Tropenarbeiter werden schon von 1,150 Meter an geimpft«, belehrte Pepler die Studenten. »Die Embryos haben noch Kiemen. Wir machen den Fisch immun gegen die Krankheiten des späteren Menschen.« Dann wandte er sich an Lenina. Heute Nachmittag, 5:10, auf dem Dach? Wie gewöhnlich. Entzückend, wiederholte der Direktor noch einmal und folgte nach einem letzten Klaps den anderen. Auf Regal 10 wurden ganze Reihen künftiger Chemiearbeiter an die Einwirkungen von Blei, Eznatron, Teer und Chlor gewöhnt. Der erste Schub einer Lieferung von 250 Raketeningenieuren in embryonalem Zustand passierte soeben Meter 1100 auf Regal 3. Eine besondere Vorrichtung bewirkte, dass ihre Behälter ständig kreisten. Zur Stärkung des Gleichgewichtssinns, bemerkte Pepler. Reparaturen an der Außenseite einer Rakete in der Luft sind eine kitzlige Aufgabe. Wir verlangsamen, wenn die Embryos aufrecht stehen, den Kreislauf des Blutsurrogats, bis sie halb verhungert sind, und beschleunigen ihn, wenn sie auf dem Kopf stehen. Sie gewöhnen sich also daran, Kopfstehen mit Wohlbehagen zu assoziieren. Ja, sie sind nur dann wirklich glücklich, wenn sie auf dem Kopf stehen. Und nun, fuhr Pepler fort, möchte ich Ihnen einige interessante Einzelheiten bei der Normung von Alpha-Plus-Intellektuellen zeigen. Wir haben eine große Lieferung auf Regal 5. Erste Galerie, rief er zwei Studenten zu, die ins Parterre hinuntersteigen wollten. Sie befinden sich etwa bei Meter 900, erklärte er. Die Normung Intellektueller kann mit Erfolg erst dann begonnen werden, wenn die Fetusse ihre Schwänze verloren haben. Folgen Sie mir. Aber der Direktor sah auf die Uhr. 3:10, sagte er. Keine Zeit mehr für die intellektuellen Embryos, fürchte ich. Wir müssen in die Pflegesäle hinauf, bevor die Kinder aus ihrem Nachmittagsschläfchen erwachen. Pepler war sehr enttäuscht. Wenigstens einen Blick ins Entkorkungszimmer, bat er. Na schön, der Direktor lächelte nachsichtig. Aber nur einen Blick.